und der Abend kommt, dein Zimmer ist verraucht und du bist immer noch allein. Und der Morgen graut, dein Zimmer ist verraucht und du bist immer noch allein. Und du weißt, das Warten lohnt sich nicht, es war ein Leben zu zweit. Danach